Okay. Wie ist deine, eure Erfahrung jetzt vom Leben der Frauen hier in Deutschland? Könnt ihr euch da so ohne weiteres nahtlos einfügen? Fügt ihr euch gerne ein oder ist euch das eher etwas merkwürdig? حياتي أخذها داخلة بألمانيا بأنه أي تعلق بأي شخص من غير بخت هذا دي أخذ صح حياتي أخذها أخ طبعا الحياة هنا بالنسبة لي أتحدث بالوقت الحالي بصراحة بالسنتين الأخيرة صارت الحمد لله يعني تغييرات جدا يعني حلوة إنه أكثر بحياتي انضمت لمنظمة نسائية يعني إنه تعتني بكل يعني ظروف النساء بيها كورسات اللي خلينا نقول أممية يعني إنه لكل الانترناشنال فيقدرون من كل يعني موجودين عضوات من كل ال خلينا نقول الأديان من كل البلدان بصراحة يعني نشاطاتنا كثرت اللغة نشاطات بها المنظمة جدا جميلة اللغة قدرت إنه أحسنها أكثر وإضافة إلى ذلك أول ما أجينا أو أول ما أجيت لألمانيا ما كانت إلي بصراحة علاقات لأنه ما كنت أعرف أحد فالإنسان من ما يعرف لغة ما يقدر يتواصل أو إنه يكون يعني خايف إنه يسوي يعني مثلا خلينا نقول اختلاط مع الباقين لأنه هنا غير مجتمع مو مثل مجتمعنا إنه لازم نفكر مثلا بالمقابل من أي بلد يكون يعني يعرف إنه مثلا لغتنا لأن كل هواية بلدان أكو هنا مثلا عربية ما عدا ذلك أيضا أكو بلدان أجنبية من بلدان أوروبا فما كان لي هاي العلاقات كنت مثلا منطوي على نفسي ويا عائلتي ويا أطفالي كان لي علاقات مع يعني خلينا نقول يعني نساء اثنين أو ثلاثة صديقات تعرفت عن طريق مدارس بناتي فبس الحمد لله لحد هسه الحمد لله ما عندي هاي العلاقات الـ يعني العلاقات العميقة أو العلاقات مع كثير من النساء بس عندي صداقات جدا حلوة وجدا محترمة مع نساء ألمانيات يعني الحمد لله من اجيت التقيت مع نساء الالمانيات بالنسبه دا احكي بشكل خاص اللي تعرفت بيهم صارت صداقه حلوه وجميله بصراحه لقيت يعني ناس جدا لطفاء الحمد لله انه الله خلاهم بطريقنا هذا اقدر اقوله كنظره عن اللي انا هسه عايشته بالوقت الحالي دانكا شكرا Also als ich nach Deutschland gekommen bin, und ich weiß, es geht jetzt nicht nur mir so, sondern auch anderen Frauen, hatte ich Angst, mich in den Gruppen einzumischen, mich mit Kontakten zu verknüpfen, weil ich die Sprache nicht beherrschte und auch nicht wusste, wie die Bevölkerung jetzt drauf ist, wie die Menschen drauf sind, wie die Umgebung so ist. Und bis vor 2, 3 Jahren habe ich es auch nicht viel gemacht, aber jetzt bin ich beim Internationalen Frauenforum und ich freue mich, sehr sozial zu sein und ich habe viele, viele neue Menschen kennengelernt, die wirklich nett sind und auf Arabisch übersetzt heißt das jetzt so, Gott hat sie mir den Weg gestellt, damit ich sie sehe und damit ich auch Kontakt mit ihnen knüpfen kann und ich bin jetzt sehr froh, so sozial zu sein, auch wenn ich die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrsche, aber es freut mich, so viele neue Kontakte geknüpft zu haben, seitdem ich im EFF bin. Toll. Okay, schön. Und du warst ja sehr aktiv gestern Abend. Da war nämlich ein großes Fest. Vielen Dank. Wir danken. Mariam, wie siehst du das? Also, wie die, ich würde jetzt... Wie erlebst du das Leben der Frauen hier in Deutschland? Du lebst ja, weiß ich nicht, vielleicht erlebst du das so oder nicht, zwischen zwei Kulturen. Gestern Abend haben wir auch diese Kulturen gefeiert. Wie erlebst du das? Das stimmt. Also Ich würde, also bis vor, auch vor einem oder zwei Jahren habe ich ja nicht viel mitbekommen, weil ich ja immer nur so fokussiert auf die Schule war. Aber auch seitdem ich im EFF bin, hat es mich eigentlich sehr gefreut, so viele neue Kulturen kennenzulernen, so viele neue Traditionen. Seitdem ich im EFF bin, sogar kenne ich mich viel besser aus mit Feiertagen von anderen Ländern, mit Frauen, die Bedürfnisse, Probleme oder so haben. Bis vorhin habe ich da gar nicht nachgedacht. Und jetzt finde ich das eigentlich sehr toll, dass viele generell viele Generation, viele Kulturen, viele Traditionen und auch viele Länder zusammenkommen und ich finde das richtig, richtig toll. Okay, und hast du das Gefühl, du begegnest du Grenzen als Frau hier in Deutschland? Inwiefern, welche Grenzen? Wo du denkst, ah, ich komme hier nicht weiter, weil mhm. Wenn ich ein Junge, ein Mann wäre, mhm. dann würde das anders aussehen? Mhm. Tatsächlich, nein, ich habe hier gar keine Grenzen. Also ich, um ehrlich zu sein, das Einzige, was mir jetzt sich vor den Weg widerstellen könnte, wäre was Rassistisches. Aber ich denke nicht, dass sowas wieder passieren könnte. Nee, ganz im Gegenteil. Ich würde jetzt, nein, also ich habe, nein, bis jetzt arbeite ich auch nicht. Deswegen könnte ich jetzt nicht viel dazu zu sagen. Aber das empfinde ich nicht so, nee. Also ich fühle mich sehr willkommen als Frau hier. Schön. Was hast du gerade gesagt? Weil du noch nicht arbeitest, kannst du dazu noch nichts genau, sagen? Genau, genau. Also ich empfinde das so, dass es so ein Vorurteil ist, dass ich zum Beispiel keine höhere Position bekommen kann, weil ich eine Frau bin oder dass ich zum Beispiel dies und das nicht arbeiten kann, weil ich eine Frau bin. Also ich empfinde das sehr mit der Arbeit, dass es so ist. Ja, du hast es halt noch nicht erlebt. Genau. Da bist du noch nicht. Genau. Kommt noch. Kommt noch. Okay. Vielleicht noch zum Abschluss. Ja, wir haben ja jetzt tatsächlich gestern Abend die einige der verschiedenen Kulturen im Frauenforum gefeiert mhm. und ihr habt euer Land repräsentiert. Mhm. Hast du das Gefühl, du hast eine andere Kultur? Würdet ihr sagen, ihr habt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Kannst du dazu was sagen, ohne Scheu? Also, ich bin im Irak geboren, ich bin arabisch, aramäisch, aber um ehrlich zu sein, als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ich fühle mich gar nicht arabisch, weil ich hier komplett aufgewachsen bin und ich würde auch komplett sagen, ich bin deutsch. Ich meine, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit und ich bin auch deutsch und das soll auch so bleiben und egal, ob ich jetzt im Irak geboren bin, ich habe natürlich noch die Tradition, ich liebe die Kulturen und das Essen vor allem, aber nichtsdestotrotz habe ich hier die deutsche Staatsangehörigkeit und so fühle ich mich auch und so wird es auch bleiben. Schön. Hm? Möchte Nora was dazu sagen? Also, ja, ich auch Mani, ja, das gerne. Ach so, ja, ich habe nur noch eine Frage. Also sozusagen, wie ist es aus deiner Perspektive, Nora? Denkst du, Mariam ist komplett deutsch und nicht mehr iranisch? إيه بالضبط. أتصور إنه أطفالي من حقهم إنه صح إنه إحنا مثلا جايين من العراق نبقى إنه عندنا لأنه كل إنسان يعني بالنسبة لي أحشي إنه أعتبر مثل الشجرة كل شجرة لها جذور فأطفالي أصلهم عراقيين جايين من منشأ وأنا بصراحة كأم أتابع أخبار البلدي وإنه دائما أشرح لهم بالنسبة لي كطفولتي شنو هناك البلد شنو الأمور الإيجابية الجميلة عن ذكرياتنا الجميلة أتحدث دائما أخلي فكرة يعني حلوة على البلد لأطفالي بس هم نشأوا هنا بألمانيا الحمد لله أنه يعني أخذوا الجنسية الألمانية فأتصور هم هسه هنا دي نشؤون تنشئة أو هنا دي يدرسون فهم لهم الحق أنه راح يندمجوا بالمجتمع الألماني فلها الحق انه مثلا انه من تكبر راح تقول اني هنا اندمجت انه نشأت شفت ناس جدا تعاملهم طيب وياي او تقول مثلا اني صرت المانيه بس هم الحمد لله وشكر اريد اربي اطفالي يعرفون انه ما اقدر اقول مالكين لجنسيتين لا تقول اني عراقيه من اصل عراقي وألمانية الجنسية ويتشرفون لأنه فعلا المجتمع جدا طيب والناس هنا يعني لطفاء بالتعامل. فإنه مثل سألتني كلاوديا أنه بنتي أشوفها ألمانية، أنا أشوفها من خلال التعامل الجيد والأسلوب الجيد ويا المجتمع، أنه هم يتصرفون مثل خلي نقول المجتمع الألماني. شكرا. شكرا. Also meiner Meinung nach ist es so, dass jede Familie so ist wie ein Baum, also ein Baumstamm, und jede Familie hat auch ihre Wurzeln, auch wenn meine Wurzeln jetzt arabisch sind, irakisch, und meine Töchter natürlich auch, haben sie, glaube ich, das, nein doch, haben sie das vollste Recht, sich so deutsch zu fühlen, wie sie sein wollen auch, weil sie hier aufgewachsen sind und hier auch hergekommen sind, und natürlich soll man sich dann auch in diesem Land deutsch fühlen. Und ob sie jetzt zwei Angehörigkeiten hat, ob sie jetzt zwei Orte hat, in denen sie sich wohlfühlt, also im Irak und jetzt auch Deutschland, kann sie sich trotzdem noch entscheiden, welches, was sie sein möchte. Und wenn sie sich deutsch fühlen will, kann sie das gern machen. Nichtsdestotrotz belehre ich sie trotzdem noch über den Irak, über die Kulturen, über das Essen, weil das soll sie gut kochen können. Und, okay. Und ja, und ich belehre sie trotzdem noch über den Irak, über den neuesten Stand oder auch über die schönen Erlebnisse und wie da alles war. Aber wenn sie sich deutsch fühlen muss, kann, will, dann kann sie das gerne machen. Okay, schön. Ganz herzlichen Dank. Möchtest du noch so ein schönes Erlebnis aus dem Irak mit uns teilen, da du es gerade nennst? أمرت خمدي حلوة يعني خمدي ألخ أشتاق بإراء خمدي حلوة ما حكيت بسرعة أو بتنش لا كوتس كوتس وشون بشكل مختصر راح أقول إحنا عراقيين إنه نولدنا بالعراق، فالذكريات الحلوة لحد ما أني شنت موجودة لآخر يوم بالعراق عندي قبل ما أهاجر ما راح أنسى أي ذكرى جميلة جمعتني ويا أي شخص، وجمعتني ويا عائلتي، جمعتني ويا أقربائي، ذكريات جدا جميلة مع صديقاتي ويا مدارسي، ما راح أنسى مستحيل أي ذكرى. بلد تربينا بي، نولدنا بي، نشأنا بي. بالنسبة السطر الثاني راح أقوله، هاجرنا، أني مثل ما قلت صار لي 10 سنوات ممتنة جدا لكل شخص ألماني قابلته، كل شخص دفعني للأمام، كل شخص وكل الألماني يعني بالذكر أخص بالذكر أنه ساعدنا أو أنه بالترجمة أو أي شيء ساعدنا، أشخاص ممتنة جدا بدون ذكر أسماء لهم، ممتنة جدا لهم لحد يومنا هذا، ساعدونا جدا، فتحوا لنا مثل ما نقول بيتهم، لأن هو ألمانيا باعتبار بيت، أي بلد يعتبر بيت، فتحوا لنا، استقبلونا، منحونا الجنسية الألمانية. أشكرهم شكر جزيل لهم، وشكرا لكلاوديا auch. Ja. Ich kann nur auf Türkisch Bierschädel. Bierschädel. Ich hab's wieder vergessen. Ein schönes Erlebnis aus dem Irak. Also ich habe jetzt im Allgemeinen gesprochen, und zwar, ich hatte sehr, sehr viele Erfahrungen, schöne Erfahrungen mit meiner Familie, mit meinen Freunden und Bekannten und auch in der Schule und in der Gegend. Also ich habe jetzt nichts Spezifisches, was ich jetzt erzählen kann, aber im Allgemeinen würde ich das behaupten, dass ich viele schöne Erfahrungen mit meiner Familie hatte. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich vielen hier danken möchte, dass Deutschland im Arabischen wieder übersetzt, die Türe geöffnet hat für uns. Und ich möchte jedem danken, der uns hier hingebracht hat, der uns geholfen hat, und dass wir jetzt dort angekommen sind, wo wir hier sind. Also wir stehen, wo wir stehen, wie der Arabische übersetzt. Und da möchte sie einfach jedem zu danken. Ich danke euch ganz herzlich für eure Geschichte und eure Zeit. Super. Willkommen. Ganz herzlichen Dank.